Spione, Spione aus der roten Zone. Der Sowjetunion. Man gewährt ihm Asyl, aber es war ein Spion. Er traf zum Steuern, er traf zum Brot. Schickt ihn nach Hause, schlacht Spione tot. Spione, Spione, Spione aus der roten Zone. Das Leben im Westen hat man ihm geschenkt. Er traf um Steuern, er traf unser Brot. Schickt ihn nach Hause, er schlagt Spione tot. Spione, Spione, Spione aus der roten Zone. Spione, Spione, Spione aus der roten Zone.